auf dich tanzt, es packe sie von des Banken, wenn sie direkt im Mangel Bremen, Norbert ist da bloß mit Düsseldorf, Servo Nollembeer, damit in der Düne sehr, da wie ein Trittin und Böhmer, Mampa Grünkohl in den Dönermann. Bloß du schaffst Jehova, mit mehr Fans als Jehova, bloß dürfen wir die nicht tügen, weil Schalter doch bedüden, wenn ich immer spät ihn lüden, brug nur es morgen krüden, das ist Norden und nicht Süden, mit Piep und keine Tüden. Chuck mit bloß 10 von der 50 Pants, im Wort doch mi Pilele, glänz mal nicht, als der von Mr. Wix, aber mal der Däse, der Superstar von Fraser, Conny Utsantropen, so Skills zu C oder Dose B, hab ich rein, hab ich plan nix mit, ob C, wo kein LSD wie drin, Pünting T, füll ich mich wie langsamer Rappen, kein Versider, Düsse, Dämm, achterlich, und ich an, das Nelligkeit, das ist nackte Gem, nix Engleid, 50 Pants, ein Knick in der Pants, und Deal ist ein Dance in der Hand, ein Flats, mehr Söhne, es gibt nicht mehr ein Pin in der Hand, mehr Öl und gerade über das Walk am Belang. Aber ich bin bloß ein von der 50, ein von der 50, ein von der 50 Pants. Ein von der 50, ein von der 50, ein von der 50 Pants. Ich aggressiv vor Kasperl. Ich hage ne Sim von Kaspar und Manns Konto wie die Haspar, sie fast mit Hacklabaster und kenne den Weta wie Spossbock und Woodkid als Produzent, Modelabel von 50 Cent, Wille von Mr. President und da du sah ich Kinders kennen, da du sah ich Kinders kennen, als wenn wir Düsse Eminem als KIZ mit Schüssler Weng und Deichkins Remy Demi Dem. Bin ich schon 400.000 Fans, 500.000 50 Fans und wenn am Modok den Millionen Tode kannst du bieten. Hagenauer war das Bushido, Nebel an Kopf von Sido, den Dialekt von Textam wie am Plug der Orchester, Hagen Size in Gangnam und der Fakere Bass Drum MC für die sind Bord, Kam und Tony Holz in Gang, Mann. Hage, Ninja, sind Jolani, Wege, Komodich, als Mahatma Gandhi. Leider kein Ratatata, als G. Kane, Sneakers, als Runny MC. Wir sind im Blut, so 50 Pants, so mit Turm, wie 50 Fans. Bleib leider nicht, du willst du beten, mein Mut ist für morgen mit 10. Aber ich bin bloß ein von der 50, ein von der 50, ein von der 50 Pants. Ein von der 50, ein von der 50, ein von der 50 Pants. Bist du auch ein von der 50, ein von der 50, ein von der 50. Nee, Scholas MTV war und Scholas Brüder Steeber und Scholas Justin Bieber und all der Hals auf Sieder und Macht von Lass Obama. Ich hage in Dine Mama, ne Hook von mir als Lama, Jay-Z sind Panorama. Horiz und Pinökel SAV, der Mantora, der Mantau, Schulchip und Regina, die Apothek von Ina. Gauern, Holmbach, Assen ist das, der Lüsnack noch, da echte Platte und Mitz noch Sohn und Kapitän, wenn Hawke gibt, Bock wie Vorstein. Mag gern Kollege Sine, Skills von Nico Kai, Zette Mills, Grimaster, Grilli Sine, Grills und John Bon Jovi Sine, Mills von HB Baxter Sine, Pilz, Promester Baxin, Köhle, Pilz von Gesche Gottfried, Erik Hills, 1, 2, 3, 2. Wenn die nicht Digger als Biggie, kein Flamingo so Flipper, Diggi. Kein Rundzung und kein Sushi, Liges mach Rustine, Uschi. Leider kein Nun und Koks, das K. Wie so Malde, Turbo und Jay. Aber dann ist doch ganz okay. Simon denkt, oh Gott, jetzt ist es nee.